Ernesto Nathan wurde also Freimaurer. Er stieg von Stufe zu Stufe, bis er schließlich, trotzdem er Jude war, die höchste maurerische Würde erlangte. Er wurde hochwürdigster Großmeister des Großorients von Italien am 31. Mai 1896. 5 Jahre später brachte er den Großorient im Palazzo Giustiniani unter, einen der herrlichsten Baudenkmäler Roms. Dann wurde er zur allgemeinen Verblüffung Bürgermeister von Rom, als welcher er sofort an allen städtischen Lehranstalten den Religionsunterricht abschaffte. Zu Beginn des Weltkrieges verwandelte sich Nathan in einen der heftigsten Kriegshetzer, der in öffentlichen Versammlungen den Krieg gegen Österreich und Deutschland mit Leidenschaft predigte. Wenn man Ernesto Nathan nennt, darf Bruder Bürzel aus Triest natürlich nicht fehlen. Auch er ist Jude wie Nathan, ein politischer Streber wie Nathan, Freimaurer wie Nathan. Ja, er hat es bereits bis zum Großredner des Großorients von Italien gebracht und wird sicherlich dereinst noch die höchste Stufe erklimmen. Kurz nach Ausbruch des Krieges wurde er Minister für die erst zu befreienden Gebiete, die dank des unerhörten Verrates im Hinterland dann auch wirklich befreit wurden. Dass Bürzel sich jetzt lieber Barzilei nennen lässt, darf bei der Anpassungsfähigkeit dieser Herren niemand Wunder nehmen. Ist doch auch aus einem Samuel Witkowski ein Maximilian Harden, aus einem Salomon Kosmanowski sogar ein Kurt Eisner geworden. Kurz gesagt, was in Italien Einfluss hat, ist Freimaurer, unter diesen aber spielen die Juden eine hervorragende Rolle. Diese Rasse hat zahlreiche Vertreter im italienischen Parlament, sagt die französische Freimaurerzeitung Revue Maconique, Januar 1908, Nummer 334, Seite 1. Weit besser als irgendwo anders hat der hebräische Geist in Italien seinen Zweck erreicht, eben da Seite 3. Das mit dem hebräischen Geist in Italien mag ja seine Richtigkeit haben, aber anderswo ist es gerade auch nicht anders. In Frankreich zum Beispiel treffen wir Juden wiederholt sogar als Gründer und emsige Vertreter von Freimaurerorden an. Hierher gehört zum Beispiel der Pariser Jude Etienne Morin. Er war der hauptsächlichste Verbreiter des sogenannten schottischen Hochgradsystems, das freilich mit Schottland so gut wie nichts zu tun hat. Die obersten Bekenner dieser Lehrart legten sich die prunkvollsten Titel bei und nannten sich allen Ernstes Kaiser des Ostens und des Westens. Der Maurerfürst Morin erhielt nun von diesem Kaiser des Ostens und Westens ein Patent, worin er als großer Auserwählter, vollkommener und erhabener Meister, Fürst aller Orden und so weiter bezeichnet und zugleich beauftragt wird, die Freimaurerei in Amerika zu verbreiten. Morin tat wie ihm geheißen und brachte die schottische Lehrart nach San Domingo, Jamaika und nach Charleston in Südcarolina. Von Charleston aus wurde sie nach der Französischen Revolution nach Frankreich zurückgebracht, wo dann 1804 der heute noch bestehende Supreme Conseil, der Oberste Rat, mit seinen 33 Graden gegründet wurde. Wie sehr dieses Hochgradsystem mit der biblischen Geschichte zusammenhängt und von jüdischem Geist durchtränkt ist, zeigt ein flüchtiger Blick auf die dort vorgesehenen Titulaturen. Da finden wir den Rachegrad vom Ritter Kadosch, der 30. Grad, dann einen Fürsten von Libanon, einen Fürsten des Tabernakels, ja sogar einen Großfürsten von Jerusalem. Und nun? Der einheimische Adel ist abgeschafft, die Fürsten beseitigt, der Kaiser entthront. Es wird jedoch nicht lange dauern, so sind ihre Plätze wieder besetzt. Die Kaiser sind tot, es leben die Kaiser des Ostens und Westens. Freie Bahn für alle Tüchtigen, für Bruder Hase, Bruder Eisner, Bruder Liebknecht, Bruder Adler, Bruder Kohn. Freie Bahn für den Bruder Bela Kuhn, Bruder Toller, Bruder Levin, Bruder Levinet. Freie Bahn für alle jene, die sich bei uns ausleben, sich bereichern und uns der jüdischen Weltherrschaft ausliefern wollen. Bruder Eisner war Großmeister einer jüdischen Geheimloge Nummer 11 in München. Bruder Liebknecht gehörte dem freimaurerischen Illuminatenorden an. Er war mit der Tochter des jüdischen Börsianers Paradies verheiratet. Bruder Fritz Adler ist Hochgrad-Freimaurer einer schweizerischen Schottenloge. Bruder Bela Kuhn ist nach verlässlichen mündlichen Mitteilungen ebenfalls Freimaurer. Toller, Levien, Levinet sind erwiesenermaßen Freimaurer. Ein anderer Ordensstifter ist der jüdische Armeelieferant Michel Bedaride, der mit seinen beiden Brüdern den Ritus von Misraim, das ist Ägypten, in Frankreich einführte und verbreitete. Der Misraim-Orden umfasst 90 Grade, besaß 1898 in Frankreich 10 Logen und wurde 1902 durch den Drogisten Reuß auch nach Deutschland verpflanzt, wo der Orden 1907 ein wenig rühmliches Ende fand. Reuß lebt gegenwärtig in der Schweiz in Basel, wo er sich als Ordensoberhaupt bezeichnet und einen schwunghaften Handel mit Freibriefen zur Errichtung von Logen des Misraim-Ordens betreibt. Er nimmt auch Frauen auf, selbst in die Hochgrade, und er hat erst unlängst einer Tänzerin einen Freibrief zur Gründung einer Damenloge verkauft. Bloß 600 Franken, Friedenspreis. Im Misraim-Orden des Herrn Reuß kommt in der Eidesformel für einen bestimmten Grad folgender Satz vor, der so einzig dasteht, dass er hier verewigt sei. Der Suchende hat unter anderem zu schwören, ich will mich von niemandem hypnotisieren lassen als von meinem Ordensoberen. Der ganz ähnliche Ritus von Memphis verdankt seinen Ursprung einem gewissen Samuel Honis aus Kairo, der ihn 1814 nach Frankreich brachte. Vom französischen Grand Orient 1862 anerkannt, kam dieser Orden durch den vorgenannten Reuß ebenfalls nach Deutschland, ohne dort feste Wurzeln schlagen zu können. Seine Geheimnisse waren auf nicht weniger als 95 Grade verteilt und nur für schwere Mammon zu erwerben. Aber könnte man einwenden, das sind doch lauter Ordensgründungen, die ganz unberechtigt der Freimaurerei angerechnet werden. Der Deutsche Großlogenbund hat sie nie anerkannt, sie bestehen demnach nicht zurecht. Zugegeben, allein der Grand Orient de France hat sie anerkannt und das genügt vollkommen, auch wenn von deutscher Seite diese Orden noch so oft als Schwindelgründungen zwecks Schröpfung von Lichtsuchenden und Lichtgläubigen gebrandmarkt wird. Übrigens handelt es sich hier nicht um die Frage, ob anerkannt oder nicht, sondern bloß um den Nachweis, dass Juden in der Freimaurerei allerorts eine tonangebende Rolle spielen. In Frankreich sowohl wie in Italien, in Ungarn ebenso wie in Österreich und genauso auch in Deutschland. Oder will man leugnen, dass der Jude Crémieux, eines der Häupter der schottischen Lehrart, in Frankreich je eine führende Rolle spielte? Gehörte er nicht nach der Februarrevolution 1848 nebst anderen Freimaurern der provisorischen Regierung an? Oder der einäugige Jude Gambetta? Will man in Abrede stellen, dass der Hochgradmaurer Gambetta es war, der 1869 die Trennung von Kirche und Staat in das bedeutsame Programm von Belleville hineingenommen hat? Kann man überhaupt leugnen, dass es eines der politischen Ziele der Weltmaurerei ist, überall die Trennung von Kirche und Staat durchzuführen? Und dass dies, wo es bereits geschehen ist, der Hauptsache nach ein Werk der Freimaurerei ist? Und innerhalb der Freimaurerei namentlich ein Werk der Juden? Sehen wir nun einmal, wie es in England steht.